Ja, hallo. Da sind wir auch schon wieder zwei Wochen rum und hier sind wir mit Radio Quer aktuell. Am Mikrofon ist der Rüdi und heute ausnahmsweise, hurra, Applaus, die Emily. Ja, hallo. Ja. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Danke fürs Kommen. Und das hat natürlich auch einen Grund und einen Anlass. Und zwar geht es heute ganz entschieden schwerpunktmäßig um das proletarische Mainz und den Rudolf Rocke Stadtführer von Emily Oeden. So steht es hier drauf. Und hier sitzt sie auch dann live bei uns. Und wir werden uns diesen wundervollen Stadtführer, zu dem es auch übrigens leibhaftig zu erlebende Stadtführungen immer wieder geben wird, denke ich mal. Genau. Dazu wird uns Emily das eine oder andere erzählen. Ja. Gleich lassen wir unsere Intro-Musik noch ein bisschen dudeln und starten dann durch. Ja, und da sind wir schon wieder, hoppla, alle beide, auch beide mit Mikrofon versehen. Unglaublich, Wunder der Technik. Mhm. Ja, es geht um Rudolf Rocke. Wer ist das überhaupt, mag sich manche und manche fragen. Es hat mit Rockmusik rein gar nichts zu tun, wie ihr vielleicht fälschlich gehofft habt. Rudolf Rock und die Schocke ist ganz jemand anders. Rudolf Rocke, Leben und Werk eines Mainzer Anarchisten, ist hier ein guter alter Friedlicht-Artikel überschrieben, um auch das jetzt schon mal vorwegzunehmen. Friedlicht Nummer 57, gibt's einen Artikel, Leben und Werk eines Mainzer Anarchisten. Emily, wie bist du auf Rudolf Rocke seine Zeit gestoßen? Also ich bin auf Rudolf Rocke gestoßen, eigentlich quasi gleichzeitig mit dem Anarchosyndikalismus. Also das ist eben das, wofür Rudolf Rocke eigentlich steht. Er ist einer der bekanntesten Anarchosyndikalisten, einer der wichtigsten auch, insofern, dass er eben die anarchosyndikalistische Theorie und Idee vorangetrieben und auch mitentwickelt hat sozusagen. Schon gutes Stichwort. Was ist das überhaupt? Was ist Anarchie? Ist wie auch vielfach fälschlich angenommen wird, was ganz Gefährliches, was genau ist, ja, was genau ist Anarcho-Syndikalismus? Genau, wie gliedert er sich in dieses Spektrum der Anarchismen ein? Also es ist auf jeden Fall ein Zungenbrecher, wie du ja gerade schon festgestellt hast. Also Anarcho-Syndikalismus ist im Grunde die Idee, es geht über die Idee des Anarchismus hinaus, also die Vorstellung und auch die umgesetzte Praxis davon, dass Arbeiter selbst die Gesellschaft, also die Arbeitenden selbst die Gesellschaft organisieren. Sprich, dass die Wirtschaft in den Betrieben selbst festgelegt wird, dass selbst entschieden wird, wie arbeiten wir, was produzieren wir, wie viel produzieren wir. Und das ist dann gekoppelt mit dieser philosophischen Idee des Anarchismus. Insofern die Vorstellung einer freien Gesellschaft, in der es keine Zwänge gibt, sondern eben eine Bedarfswirtschaft und auch keinen Staat, gemäß des Anarchismus. Die hast du also gleichzeitig entdeckt. Ja, ja genau, weil Rocke eben da und sein Anarcho-Syndikalismus. Ja, weil man eigentlich halt, wenn man sich mit dem Anarcho-Syndikalismus beschäftigt, um Rudolf Rocker schwer drum herum kommt, weil er eben gerade auch international sehr bedeutend war. Und eben, ja, wie bin ich auf den Anarchosyndikalismus gestoßen? Genau, du hast dich damit beschäftigt, vielleicht dann auch jetzt ganz als zweite Frage ganz kurz zu dir. Was ist so dein Hintergrund, dein Werdegang, was treibst du sonst, welche Ausbildungen bringen dich zu diesen solchen Themen? Also ich muss eigentlich sagen, dass meine Ausbildungen oder alles, was ich sonst so treibe, eigentlich fast gar nichts damit zu tun hat. Und es ist auch relativ langweilig, möchte ich fast sagen. Also ich studiere im Moment Literaturwissenschaft im Master. Und ansonsten, also durch mein Studium bin ich nicht darauf gestoßen. Das hat eigentlich sehr wenig damit zu tun. Und auch ansonsten habe ich in der Schule zum Beispiel mich nie besonders für Geschichte interessiert. Das ist eigentlich alles erst danach gekommen sozusagen. Verrückt, mit den, wie das Leben manchmal spielt. Ja, weil mir das da irgendwie so ein bisschen auch versaut wurde durch dieses Man muss. Und später konnte ich dann halt durch meine eigenen Interessen das entwickeln. Ja, diese Geschichte war in meiner Schulzeit war es vor allem so Zahlen lernen und eine ganz fürchterliche und dann ging es im wir müssen nicht vertiefen, was Geschichtsunterricht ist. aber manchmal ändern sich die Interessen im wahren Leben, wenn man aus der Schule erstmal raus ist. So ist es, so war es bei dir auch offenbar. Wie ist jetzt dieses Projekt zustande gekommen? Proletarisches Mainz, du hast es geschrieben und hast auch schon eine Saison lang, glaube ich, Stadtführungen durch Mainz veranstaltet. War denn da, was da die Henne und was das Ei? Hat das mit der Führung angefangen oder dem Stadtführer oder war das von Anfang an so ein Gesamtpaket? Nee, also ich habe es tatsächlich getrennt. Also eigentlich sollte es nur der Stadtführer zunächst sein, also die Broschüre. Ich hatte auch ursprünglich gar nicht geplant, mich mit Rudolf Rocker speziell zu beschäftigen, sondern ich wollte eigentlich einen anarchistisch-syndikalistischen Stadtführer machen. Aber ich habe dann halt in der Recherche gemerkt, dass es da irgendwie ziemlich wenig Material zu gibt, weil es tatsächlich in Mainz nie eine syndikalistische Bewegung gab. Also die Inspiration war eine Veröffentlichung aus dem Institut für Syndikalismusforschung. Das ist eben das Institut, wo jetzt auch die Broschüre erschienen ist. Und zwar Frei die Stadt. Das ist ein syndikalistischer Stadtführer für Bremen. Bitte? Frei die Stadt? Frei die Stadt, genau. Frei die Stadt. Und da werden eben Stationen aufgezeigt, wo große Streiks stattgefunden haben, wo die syndikalistische Bewegung sich getroffen hat. Auch wo bekannte Anarchisten wie zum Beispiel Erich Mühsam oder auch Rudolf Rocker dann später Reden gehalten haben. Genau, und das fand ich total spannend und wollte sowas auch gerne in Mainz machen, einfach so um die lokale Geschichte ein bisschen selbst aufzuarbeiten. Als Broschüre zunächst, ja. Genau, ja. Und dann habe ich, wie gesagt, festgestellt, dass es in Mainz aber solche Bewegungen, überhaupt eine Ortsgruppe auch der syndikalistischen Gewerkschaft damals überhaupt nicht gab. Und deshalb habe ich dann mich dazu entschlossen, mich weiter mit Rudolf Rocker zu beschäftigen, weil, das haben wir ja, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, Rudolf Rocker ist eben Mainzer. Also der wurde in Mainz geboren. Ja. Genau. Sonst wäre das Ganze auch etwas hinfällig. Ja, er ist Mainz früh verlassen, aber eben seine ersten Jahre, bis er knapp 20 war, hat er in Mainz verbracht und wurde entsprechend natürlich auch hier sozialisiert. Also wie mit Wegwaschen Woi sozusagen. Genau, so. Ja. Ja. Ja, vielleicht ist jetzt auch der Moment, um vielleicht mal die eine oder andere, um hier mal in die Materie einzusteigen und vielleicht die eine oder andere Station, Rudolf Rocker ist in Mainz. Wir können natürlich nicht die ganze Führung halten. Dazu vielleicht sagst du auch gerade dazu zuallererst was, wann es wieder, wann und wo es wieder Führungen gibt. Und dann vielleicht hier mal Stationen aus Rockers abenteuerlicher Kindheit und Jugend, kann man schon, also selbst die Kindheit war recht abenteuerlich. Wo gibt es Stadtführungen? Also die Stadtführungen, die finden jetzt wieder statt ab September. Die nächste ist am 10.9. Ich mache die traditionell, kann man jetzt schon fast sagen, immer sonntags um 14 Uhr. Und der Treffpunkt ist immer am Gutenberg-Denkmal gegenüber also vom Sonntag, Staatstheater. Sonntag, 10.9. Genau. Gutenberg-Denkmal. Ja. Um 10 Uhr? 14 Uhr. 14. Man darf noch frühstücken vorher. Sehr gut. Genau, also die nächste ist am 10. September und dann ist der nächste Termin wieder im Oktober am 8. Und ich werde wohl danach auch noch Führungen machen, aber die Termine stehen noch nicht fest. Und die ja. Kann man das irgendwo erfahren? Gibt es eine Website, wo man dich und euch und das Thema findet? Also die Termine stehen auf jeden Fall immer zuverlässig auf der Webseite vom Institut für Syndikalismusforschung. Das ist, also auf dem Blog, um genau zu sein. Das ist syndikalismusforschung.wordpress.com. Also Syndikalismus mit Y geschrieben. Syndikalismus, ja. Forschung. Ich schreibe es jetzt gerade auch nochmal mit. Ja. Genau, dann können es auch alle Hörer mitschreiben. Genau, könnt ihr daheim dann auch schön. Syndikalismus, Forschung. In einem Wort. Punkt WordPress. Punkt WordPress. Punkt com. Ja. Komm, das geht ja fast noch. Genau. Immer wenn es da neue Termine gibt, dann erscheint das da auf jeden Fall pünktlich. Eine eigene Webseite zu dem Projekt habe ich jetzt noch nicht, aber das hat auch bisher alles so wunderbar funktioniert. Ja, vielleicht findet ihr sich eines Tages über eine gute Suchmaschine eures Vertrauens. Ja, möglicherweise. Ja. Genau. Zu dem Stadtführer. Also der hat eben 10 Stationen, angefangen mit der mit dem Geburtshaus, das halt leider nicht mehr steht, aber ich führe dann quasi in dem Stadtführer an den Ort, wo das Geburtshaus einmal gestanden hat, in der Münstergasse, bis über bekannte Treffpunkte der sozialistischen Bewegung und die Ausbildungsstätte zum Beispiel ist auch mit dabei. Also das geht also über das ganze kurze Mainzer Leben von Rudolf Rocker. Du bist ja auch schon einmal mitgekommen zur Stadtführung. Hast du? Ja, und ich fand die höchst spannend und anschaulich dargeboten, muss ich wirklich sagen. Und ich kann mir vorstellen, um es jetzt nicht zu sehr auszuweiten, dass wir vielleicht kurz mit dieser Waisenhauskindheit da ein kleines Licht drauf wirft, um dann so zur Jugend und Ausbildung zu kommen. Ja, sehr gerne. Genau, also Rudolf Rocker war im Waisenhaus, zu seinem Glück nicht allzu lange. Die Vorgeschichte ist, dass sein Vater sehr früh gestorben ist, als er noch ein kleines Kind war, 3 oder 4 Jahre. Und seine Mutter ist dann gestorben, als er knapp 13 war. Und das war halt dann wirklich ein Schlag für ihn. Und er konnte halt für seine Familie, also er kam aus einer Handwerkerfamilie, die jetzt nie wirklich Hunger leiden musste, aber eben auch nicht besonders viel Geld hatte. Und dann gerade als die Eltern beide tot waren, gab es wirklich die Schwierigkeit in der Familie, die Kinder aufzunehmen. Und er konnte im Gegensatz zu seinem kleinen Bruder nicht noch unterkommen bei den Großeltern, weil einfach der Platz und das Geld gefehlt hat und musste deshalb ins Waisenhaus. Ja, das ist heute noch in der Mainzer Altstadt zu besichtigen. Das ist leider eines der wenigen, wenn ich mich gerade nicht täusche, sogar das einzige Gebäude, das tatsächlich noch so steht, also wahrscheinlich auch restauriert wurde. Okay. Das weiß ich jetzt natürlich nicht nach dem Krieg, aber genau. Bezeichnenderweise von der katholischen Kirche ausgerechnet, das steht noch. Oder gerade das hat ja auch einen Grund. Ja, in Mainz. Genau. Ja, kein Wunder. Aber es steht noch. Und das katholische Waisenhaus, das war eben, das kann man sich vorstellen. Also das passiert mir auch immer bei der Führung. Ich vergesse immer zu sagen, wann er geboren ist. Das haben wir jetzt nämlich auch schon wieder den zeitlichen Rahmen gar nicht abgesteckt. Das ist eine gute Idee. Genau. Ein Glück, dass du dabei bist. Ja. So. Also 1873 ist Rocker geboren. Das heißt, das ist schon eine ganze Weile her. 1873 ist so ungefähr mindestens so alt wie meine Uroma. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Und entsprechend war vieles eben auch noch ein bisschen anders, als es heute ist. Und um das vielleicht so kurz einzuordnen, auch was die sozialen Bewegungen angeht, wo er ja dann später eine große Rolle gespielt hat, waren damals noch die Sozialistengesetze in Kraft. Die waren dann noch in Kraft, das heißt, wir waren verboten. Genau. Also die soziale sozialistische Betätigung war verboten in der Öffentlichkeit. Keine Versammlungen, keine Presse und so weiter. Einzelne Sozialisten, das waren ja damals Sozialdemokraten eigentlich in Deutschland die Mehrheit. Es gab nur ganz wenige vereinzelte Anarchisten. Einzelne Sozialdemokraten durften also auch an Wahlen teilnehmen, aber eben nicht als Organisierte sozusagen. Das war also auch, Mainz war schon immer eine Hochburg der Sozialdemokratie und zu der Zeit eben auch. Und da in Rockers Jugend noch zuerst verboten. Auch noch während er auf die Bewegung gestoßen ist, ja. Aber jetzt haben wir uns auch schon wieder ein bisschen verfangen. 1873 ist er geboren und war zunächst wuchs in diesem katholischen Waisenhaus in der Kapelhofgasse. Genau. Mhm. Ja, und das Waisenhaus, das ist eben, wie gesagt, von der katholischen Kirche gewesen und entsprechend hat da also Zucht und Ordnung geherrscht. Es gab eine schlimme Hierarchie unter den Jungs selbst, also Missbrauch und Misshandlungen waren eigentlich Alltag. Die haben sich gegenseitig beklaut, aber gar nicht halt aus Boswilligkeit, sondern man muss das ja nachvollziehen. Die wurden eben als Kinder dahin gebracht teilweise und haben also nie irgendwie Liebe erfahren von Erwachsenen, weil es halt nur diese wenigen Menschen gab, die sich dort um die Administration gekümmert haben. Und so weiter. Und die hatten oft gar keine Verwandten mehr und haben nie Geschenke bekommen. Und wenn Rudolf Rocker dann zum Beispiel mal von seinem Onkel Bücher mitgebracht hat, wurden die ihm gleich geklaut. Und das heißt, er musste alles verstecken. Und er hatte da wirklich eine schwere Zeit. Und er hat aber halt dadurch, dass er schon ein bisschen älter war und in einem liebevollen Zuhause eigentlich aufgewachsen ist, hat er halt schon so eine Persönlichkeit mitgebracht und musste sich dann also nicht so arg diesen ganzen Hierarchien beugen, ja? Ja, also hat einen etwas anderen persönlichen Hintergrund als jetzt die meisten anderen Waisenkinder. Aber trotzdem war es für ihn vor allem eine ganz langweilige Zeit, das schreibt er in seinen Memoiren. Und das Einzige, was ihn ein bisschen unterhalten hat, das war das Lesen. Aber da musste er natürlich auch höllisch aufpassen, was er liest. Weil man kann sich vorstellen, dass die... bei den Katholiken. Genau. Ja. Also sein Onkel, stand ihm sehr nah. Und von dem hat er, wie gesagt, ganz viele Bücher ausgeliehen. Und der war Sozialdemokrat. Das war ja damals auch, das muss man ja dazu sagen, noch eine kämpferische Bewegung. Und entsprechend waren das also auch Bücher. Da war die Sozialdemokratie noch ganz gefährlich, also in anderer Weise gefährlicher als heute. Ja. Mhm. Und das waren also Bücher, die natürlich dann nicht einfach, die ja auch verboten waren natürlich, das muss man ja auch sagen, aber die auch einfach ansonsten der kirchlichen Moral überhaupt nicht gepasst haben. Und eines Tages hat er dann auch ein Buch mitgebracht, das hieß Der Irrweg des Leben, nee, die, der Irrweg des Lebens Jesu. Und der, ja. Genau, man kann sich vorstellen, der Heimleiter fand das nicht so gut und hat ihm dann auch ein Besuchsverbot auferlegt sofort. Also man sieht das eben in so ganz Besuchsverbot. Achso, Rocker durfte nicht mehr nach die Verwandtenbesuche nach draußen. Genau, ja. Also einmal in der Woche hatte er normalerweise. Und auch nur an Empfang, oder wie? Genau, das ging sowieso nicht. Und ansonsten waren es auch tatsächlich nur 2 Stunden sonntags, wo man mal raus durfte. Also es war wirklich hart. Briefe schreiben ging auch nur an Familien, die außerhalb von Mainz gewohnt haben. Und sicher auch zensiert. So anzunehmen. Davon kann man ausgehen, ja, das stimmt. Mhm. Genau, also das war so die Waisenhaus-Geschichte und durch dieses Buch, wo er dann also diverse Strafen auferlegt bekommen hat, eigentlich weil er ehrlich war und sich nicht entschuldigen wollte, ja, also weil es ihm halt eben tatsächlich nicht aufrichtig leid tat, hat er dann diese ganzen Strafen bekommen und ist letztendlich abgehauen. War dann 4 Tage lang unterwegs, bis er von der Polizei aufgegriffen wurde und zurückgeführt wurde, weil er es halt nicht mehr ausgehalten hat. Und das einzige Licht am Ende des Tunnels sozusagen war dann auch, dass die Schulzeit vorbei war und er eine Lehre anfangen konnte. Und er wusste, okay, dann kann er eben aus dem Waisenhaus raus. Aber ansonsten war er da ziemlich perspektiv und hoffnungslos in der Zeit. Ja, vielleicht, das führt ja jetzt schon auf die Zeit nach dem Waisenhaus hin. Vielleicht machen wir mal gerade den einen oder anderen Musiktitel, schieben wir dazwischen. Ja, gerne. Machen wir jetzt. Mhm. Und es geht aber, glaube ich, noch mit dem Auszug aus dem Waisenhaus gleich weiter. Bis gleich. Uppa. Und wir machen natürlich die Leute. Wenn's morgen anders ist, was tun? Bedenke, dass die Welt sich dreht, seit sie besteht. Ja, kleiner Mann, was nun? wenn dich das Glück vergisst, was tut. Und wie ein Dummer schnell vergeht dir, bindet er sich, und musst du heut vielleicht auch beiseite stehen, kann es doch morgen schon wieder aufwärts gehen. Nur Kopf hoch, kleiner Mann, was nun, wenn's morgen anders ist, was tun? Bleib wir's auch, sei dir selber treu, dann geht das Glück nicht vorbei. Was nun, wenn's morgen anders ist, was nun? Bedenke, dass die Welt sich dreht, seit dir bestehen. Ja, kleiner Mann, was nun, wenn dich das Glück vergisst, was nun? Och, wie ein Traum, schnell vergeht im Winde verweht. Und musst du heut vielleicht auch beiseite stehen, kann es doch morgen schon wieder aufwärts gehen. Nur Kopf hoch, kleiner Mann, was nun, wenn's morgen anders ist, was tun? Bleib jetzt auch, sei dir selber treu, dann geht das Glück nicht vorbei. Da-da-dam, die Comedian Harmonists waren das natürlich wieder. Und wir sind hier immer noch mit Emily Oeden bei Rudolf Rocker oder mit Rudolf Rocker befasst. Ein Mainzer Anarchist, und Emily Oeden ist die Frau, die den Rudolf Rocker Stadtführer, Anarcho-Syndikalisten Stadtführer von Mainz. Der ja, Stadt den Mainz, einzigen bisher. Den einzigen bisher. Sollte auch, naja, wer weiß, was es noch alles zu schreiben gibt. Emily hat ihn verfasst, und wir stecken mittendrin in Rudolf Rockers Jugend und triste und nichtsdestotrotz abenteuerliche Waisenhauskindheit. Mhm, genau. Ja, also er ist abgehauen, wie gesagt, und der Heimleiter. Man könnte ja meinen, da er vorher so streng war und ihm so viele Strafen auferlegt hat und ihn auch zum Beispiel in einen Turm eingesperrt hat, war dann außer sich. Aber im Gegenteil hat er gesagt, als Rudolf Rocker wiedergekommen ist, er weiß auch nicht mehr, was er machen soll, und ihm kann jetzt nur noch Gott helfen. Oh. Aber wie man sieht, in seinem späteren Leben hat auch Gott ihm nicht mehr geholfen, sondern er ist eben auf diesem Weg geblieben, auf dem anarchistischen, auf dem syndikalistischen, freiheitlichen Weg. Es gibt auch christliche Anarchisten. Ja, das stimmt, aber sicherlich nicht solche, die sich so verhalten haben. Im Prinzip gibt's alles auf der Welt, ja. Wie der Heimleiter. Ja. Dann sind es keine Anarchisten. Ja. Also Rudolfs, ich sag immer schon Rudolf, weil ich mich so vertraut fühle quasi mit ihm, weil ich mich so damit beschäftigt habe. Ja. Also seine Jugend verlief weiter wild, kann man sagen, ist dann gerade wild geworden, als er in die sozialistische Bewegung damals in Mainz eingetreten ist. Also das ging über seinen Onkel, der ja schon sehr lange aktiv war und eben ihm auch diese ganzen Bücher gegeben hat, wodurch er sich dann dem genährt hat. Und hat dann schon mit 14, 15 Jahren angefangen, an den ganzen Versammlungen teilzunehmen, die da ja noch im Untergrund stattgefunden haben. Und kurz nach dem Fall der Sozialistengesetze, das war dann 1890, kann man sich vorstellen, nach jahrelanger Repression und Tausenden von Menschen, die ins Exil gezwungen wurden und aus ihrer Heimat vertrieben wurden, wie da die sozialistische Bewegung aufgeblüht ist, weil eben endlich diese ganzen Gesetze, also diese ganzen Verbote vorbei waren. Und dann gab es also auch die ersten Wahlen, zu denen die sozialdemokratische Bewegung das erste Mal legal antreten durfte. Wann war das? Das war im Oktober 1890. Und zu diesen Wahlen gab es dann also eine große Veranstaltung auch in Mainz, zu der der Abgeordnete Franz Joest hieß, der eingeladen war als Redner. Und dann kam aber etwas dazwischen und Franz Joest konnte nicht erscheinen. Und Rudolf Rocker hatte dann quasi so einen seiner ersten großen Auftritte, ungewollt ist er ins kalte Wasser geschmissen worden, als er gefragt wurde, ob er denn statt Franz Joest eine Rede halten könnte, weil er hat sich also vorher in Diskussion schon so hervorgetan durch seine, ja, durch seine Redebegabung. Und was hätte er da groß machen sollen? Ja, also er war da 17 Jahre alt, aber bei so einer Bitte, das kann man ja schlecht abschlagen. Ja. Also das wäre zumindest Frage, aber er hat es jedenfalls nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht. Er wollte seine Genossen nicht im Stich lassen, genau. Und dann hat er da also, wie gesagt, ins kalte Wasser geschmissen, eine Rede gehalten, an die er sich später auch nicht mehr erinnern konnte. Also er hat sich irgendwie versucht, sowas zurechtzulegen und hatte auch richtig Lampenfieber, kann man sich ja vorstellen. Also die Hütte war voll, ja. Wow, und dann mit 17 die erste Rede und quasi von eben auf jetzt, er war ja völlig nicht gefasst darauf. Genau, also er hat sich dann eben noch in den letzten paar Minuten vorher so ein bisschen was zurechtlegen können, aber das hat ihm am Ende auch nicht, wusste es wohl selbst nicht genau, was ihm geholfen hat, aber dieser Anfang hat ihm auch nicht geholfen, das war dann mehr so ein Hineingeraten wie eine Chance. Und er war da also noch so eine Art braver Folger dieser sozialdemokratischen Bewegung und hat dann aber eben bald sich auch davon gelöst. Das hängt auch mit der Auflösung der Sozialistengesetze zusammen. Und zwar ging damit einher, also so eine Verflachung dieser sozialdemokratischen Bewegung, weil zum einen viele Karrieristen in die Partei gekommen sind, die ihre Chance sozusagen gewettert haben. Und zum anderen mit dieser parlamentarischen Strategie geht ja auch immer einher, dass man Zugeständnisse machen muss, also ein gewisser Opportunismus. Das sehen wir heute auch an jeder parlamentarischen Betätigung. Ja. Und dann hat sich also eine Bewegung entwickelt, die Unabhängigen genannt wurden. Die Unabhängigen innerhalb der Sozialdemokratie, der damals zuerst, kann man sagen, radikal oder wie auch immer, sozialistischen Bewegung, SPD, die dann durch das Ende der Sozialistenbewegung verflachte und die Unabhängigen sind quasi so ähnlich wie das hier mit den Grünen. In den 80er, 90er kann man es etwa vergleichen. Das kann man bestimmt vergleichen. Ja. Fundis und Realos. Genau, und diese Verflachung eben, die haben die Unabhängigen kritisiert. Das Ganze wurde allerdings halt überhaupt nicht angenommen von der Partei. Also anstatt sich halt wirklich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, das stimmt, wir haben unsere Basis verloren. Wir wollen eigentlich zurück zu unseren sozialistischen Idealen, die ja damals die marxistischen waren. Also die waren ja eigentlich ganz klar dem Marxismus verschrieben. Also anstatt das anzunehmen, haben sie diese ganzen unabhängigen Vertreter komplett denunziert eigentlich, also persönlich angegriffen und die zum Beispiel auch als Polizeispitze bezeichnet, die Bewegung und die Partei spalten wollen und sowas. Also ganz abgehoben. Also die etablierten Parteiführer haben dann die Unabhängigen. Genau. Ja, und Rudolf Rocker hat dann also auch mit seinem Leseklub damals, das waren halt ein paar, um die 20 bis 25 Personen, die auch zu der Partei gehörten, die haben dann diese Annäherung an die Unabhängigen, die auch zu einem großen Teil aus Berlin kamen, haben sie dann gewagt, weil sie sich wahrscheinlich auch aus so einem jugendlichen Leichtsinn, Neugier eher, wissen wollten, was da los ist. Und dann haben sie also Briefkontakt angefangen mit diesen Unabhängigen und haben dann schnell festgestellt, dass das, was in Mainz angekommen ist durch die Partei, gar nicht so richtig ist, sondern dass diese ganzen Vorstellungen, die Unabhängigen hatten, eigentlich ziemlich fortschrittlich waren und kritisch und revolutionär. Ja, haben die Mainzer, eine Mainzer Clique um Rudolf Rocker dann festgestellt. Mhm. Genau. Es gab dann also auch so einen unabhängigen, also dieser Leseklub war natürlich offiziell nicht Also es gab ja zu der Zeit nicht irgendwie unabhängige Gruppen oder so. Das waren ja nur einzelne Personen, die sich in der Partei engagiert haben. Aber nachdem die Unabhängigen dann tatsächlich 1891, müsste das gewesen sein, ausgeschlossen wurden aus der Partei, auf dem Parteitag. Aber es hatte keine organisierte Struktur, nee, aber die wurden als Personen dann einzeln ausgeschlossen, oder wie? Ja, richtig. Stellt man sich das vor? Ja, ja. Genau. Und nachdem sie also ausgeschlossen wurden, war in Mainz das Klima auch immer, wurde immer schärfer sozusagen. Und Rudolf Rocker wurde dann letztlich auch ausgeschlossen. Und zwar war der Grund, dass er... Immer noch keine 20 Jahre alt und schon aus seiner ersten Partei ausgeschlossen. Genau, auch die letzte seines Lebens. Okay. Aber genau, der Grund war, dass er es gewagt hat, den großen Franz Joest aufzufordern, doch mal ein sachliches Argument anzuführen gegen die Unabhängigen. Und er wurde dann aufgefordert, sich Sollte dafür zu entschuldigen. Ja. Ja, eigentlich. Stattdessen wird er aufgefordert, sich zu entschuldigen. Ja, und dafür war er zu stolz, weil er hat es natürlich auch nicht eingesehen, warum er sich entschuldigen sollte, und schwupps wurde er ausgeschlossen. Und dem folgte dann quasi so ein Rattenschwanz, dass der Leseklub dann auch ausgeschlossen wurde, weil sie Rocker nicht rausgeschmissen haben, und ganz viele weitere Genossen sind dann noch gefolgt, weil die damit nicht einverstanden waren. Und dann ist eben dieser Leseklub zu einem Verein unabhängiger Sozialisten geworden, der sich dann nach dem Ausschluss im ganzen Deutschen Reich gegründet hat. Und das, verstehe ich es richtig, dass das in Mainz seinen Anfang genommen hat? Oder es gab sicher ähnlich? Nee. Ja. Genau, in Mainz eher im Gegenteil. Haben sich diese ganzen Entwicklungen, sind eher so verspätet eingetroffen quasi. Weil es halt sehr, sehr wenig Einflüsse von außen gab. Relativ kleiner Ort, und also angefangen hat das, das kann ich jetzt so genau gar nicht sagen, aber es gab auf jeden Fall viele große Städte, also Berlin war sehr wichtig, aber auch zum Beispiel in Magdeburg oder so gab es auch viele Stimmen sozusagen der Unabhängigen. Ja, und das war dann so ein bisschen die Vorstufe für Rocker zum Anarchismus. Ja, vielleicht nehmen wir hier auch gerade den nächsten Musiktitel. Ich musste vorhin kurz grinsen, als du gesagt von dem jugendlichen Leichtsinn gesprochen hast. Hier nochmal ein paar Jahre später hat sich eine ganz unpolitische Vokalgruppe in Berlin gebildet. Ja. Die Comedian Harmonists. Was Passenderes habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Hier mit dem Titel "Ein bisschen Leichtsinn kann nicht schaden". Nicht schaden, lasst der Jugend ihr Vergnügen. Die frohen Tage verfliegen, darum lasst ihr keine grauen Haare wachsen, denn ein bisschen Leichtsinn kann nicht schaden. Lasst der Jugend ihre Freude. Bist du halb so alt wie der Methusalem, wirst du eingestehen, auch ich war jung. Und darum drücke heute beide Augen zu, gib der Jugend du den rechten Schwung. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Auf mit den Sorgen, das ist heute die Parole. Kinder, seid lustig und tanzt der Kesselsohle. Was kann uns das Leben noch Schönes geben als einen lustigen Tag? Ein bisschen Leichtsinn kann nicht schaden, lasst der Jugend ihr Vergnügen. Die frohen Tage verfliegen, darum lasst ihr keine grauen Haare wachsen. Denn ein bisschen Leichtsinn kann nicht schaden, lasst der Jugend ihre Freuden. Bist du einst so alt wie der Methusalem, musst du eingestehen, auch ich war jung. Und darum drücke heute beide Augen zu, gib der Jugend du den rechten Schwung. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Kommst du langsam ins Gesetz der Alte, wirst du erledigt, schnippst den Federhalter. Schreibst die Memoiren aus jungen Jahren, wo du noch Kecke sahst. Ein bisschen Leichtsinn kann nicht schaden, lass der Jugend ihr Vergnügen. Die frohen Tage Tage verfliegen. Darum lass dir keine grauen Haare wachsen, denn ein bisschen Leichtsinn kann nicht schaden. Lass der Jugend ihre Freuden. Bist du einst so alt wie der Methusalem, musst du eingestehen, auch ich war jung. Darum drücke heute beide Augen zu und gib der Jugend Schwung. Medieninitiative Radio Quer. Offene Worte für offene Ohren. Bei uns kommen alle zu Wort. Ja, da sind wir allerdings auch schon wieder und weiter hier mit Emily Oeden und ihrem Stadtführer, der Rudolf Rocke Stadtführer. Der Titel lautet Proletarisches Mainz. Rudolf Rocke, ein Mainzer Anarchist und Mitbegründer oder hat zumindest den Anarchosyndikalismus seinerzeit mitentwickelt. Mhm. Wir waren gerade an der Stelle, wie sich die Bewegung der Unabhängigen in Mainz ebenfalls Bahn gebrochen, Raum geschaffen hat. Ja, wie verlief es weiter mit den Unabhängigen damals der damaligen SPD? Ja, also die Unabhängigen, das ist eine gute Frage und auch interessant, weil die halt nicht so eine richtige Richtung haben, kann man sagen. Also eigentlich, wenn man es wenn man es konsequent weiterdenkt, ist diese Parlamentarismuskritik, die ja wesentlicher Bestandteil der Unabhängigen war, führt ja letztlich zum Anarchismus, weil eben diese politische Organisation ohne Regierung, ohne Parlamentarismus und das die auch sozialistisch ist. Hatten die damals schon im als Konzept Parlamentarismuskritik ganz grundsätzlich. Die Unabhängigen hatten das, richtig. Die Unabhängigen. Ja. Und insofern haben sich auch einige eben, als sie diese Parlamentarismuskritik weitergedacht haben, zum Anarchismus hin entwickelt. Viele sind aber letztendlich auch wieder zum Parlamentarismus zurückgekehrt und haben dann eben also so eine ähnliche Linie gefahren, quasi wie die Sozialdemokraten. Und Rocke hat also zu denen gehört, die sich zum Anarchismus hin entwickelt haben. Und seine ganz persönliche Geschichte war, dass er nach seiner Lehrzeit als Buchbinder nach Brüssel gegangen ist. Und dort war damals ein internationaler Sozialistenkongress, wo er also mit ganz neuen Ideen in Verbindung gekommen ist. In Deutschland gab es einige wenige Anarchisten, aber im Ausland halt schon immer mehr. Und dort hat er dann einen sogenannten Lambert kennengelernt, der ihm anarchistische Schriften mitgegeben hat. Der hat nämlich damals anarchistische Schriften und Zeitschriften nach Deutschland geschmuggelt. Und dann hat er Bakunin gelesen, der wahrscheinlich bis heute immer noch bekannteste Anarchist, würde ich mal so schätzen. Gott und der Staat. Wird so als anarchistischer Theoretiker gehandelt wohl. Genau, der halt auch immer eine sehr kämpferische Sprache hatte und das hat Rocke halt gleich gefallen. Dem jungen Kerl, der hat sich direkt angesprochen gefühlt, so sehr ergriffen sozusagen. Ja, und in Mainz hat er auch dann sofort diese neuen Überzeugungen all seinen Freunden sozusagen mitgeteilt. Und da er scheinbar ein ziemlich guter Agitator gewesen sein muss, sind hier auch alle mitgezogen. Und haben dann auch sobald eine kleine anarchistische Gruppe in Mainz gegründet, die sich aber eigentlich hauptsächlich darauf beschränkt hat, anarchistische Zeitschriften zu vertreiben oder auch Flugblätter zu verkleben. Und das hat dann auch eine richtige Welle an Protest sozusagen ausgelöst in Mainz. Also Flugblätter in der Öffentlichkeit zu verkleben an Hauswänden, Litfaßsäulen. Ja, so wie man das quasi heute auch kennt von Stickern oder so. Und das ist natürlich dass es heute nicht so sehr geahndet wird. Und also diese Flugblätter hat natürlich auch ein bisschen mehr Text dann als so ein Sticker heute. Aber es war ja immer noch verboten. Also auch nach dem Fall der Sozialistengesetze war ja nicht alles erlaubt, gerade eben anarchistische, wirklich staatsfeindliche. Ja, jetzt nochmal also als Merksatz um mich zu vergewissern, die Unabhängigen in der SPD, das waren an sich noch keine Anarchisten, aber es haben viele Ideen und Konzepte haben schon darauf hingewiesen, wenn nicht geführt. Und das war dann für Rudolf Rocke der Hintergrund, vor dem er dann mit seinem Lambert wirklich zum Anarchismus weitergeschritten ist. Genau. Also die Unabhängigen waren wirklich erstmal nur Kritiker dieser des Parlamentarismus als wichtigstes und auch teilweise als das einzige Kampfmittel sozusagen. Ja. Genau. Ja, und diese Flugblättergeschichte, die hat also in Mainz große Wellen geschlagen. Die bürgerliche Presse und auch die Mainzer Volkszeitung, also das war damals das Organ der sozialdemokratischen Partei, die haben dann von einer anarchistischen Verschwörung gesprochen. Und es gab auch oft Vorträge darüber, dass auch die Anarchisten aus Polizeispitzeln und aus Verrückten und Verbrechern bestünden und so. Also auch hier wieder gar keine inhaltliche Auseinandersetzung. Also, sondern ja, aber Vorwürfe aus der Linken, dass die Anarchisten Polizeispitzel sein, bürgerliche Polizeispitzel. Genau. Ja, das führt uns ja schon fast zu Rudolf Rockers Weggang aus Mainz, oder? Ja, das stimmt. So, wir haben jetzt natürlich doch noch ein bisschen alternative Musik, die Emily nämlich mitgebracht hat, die wir tatsächlich mit etwas Glück hier auch zum Laufen bringen. Hier ist der Techniker gefragt. Ja. Also der erste Song, das ist von Dropkick Murphys und der heißt Workers Song. Und das ist eben, ich mag den Song, weil es eben darum geht, um die Arbeiter. Und insofern passt das jetzt auch ganz thematisch ganz gut. Also darum, was die Arbeiter alles ertragen mussten sozusagen und wie sie für andere Leute in den Krieg ziehen müssen. Für den Profit anderer und ihren eigenen Kopf hinhalten müssen. Okay, Dropkick Murphys, The Workers Song. Ihr hört Radio Quer aktuell mit dem Rüdi heute und unserem Studiogast Emily Oeden. Unser Thema ist Rudolf Rocker bzw. der Rudolf Rocker Stadtführer. Rudolf Rocker, der Mann ist nämlich in Mainz aufgewachsen und wir haben gerade den Punkt erreicht, an dem seine Mainzer Zeit ziemlich auch plötzlich wohl zu Ende geht. Ja, genau. Also er hat sich quasi der anarchistischen Idee verschrieben und musste dann Mainz verlassen. Und zwar kam es dazu, weil damals seine Freunde und Genossen vom Leseklub und eben aus dieser anarchistischen Gruppe eine Veranstaltung gemacht haben für Arbeitslose, weil es also damals wieder eine große Arbeitslosigkeit gibt. Das war im Dezember 1892. Und die haben sich da getroffen in der heutigen Neubrunnenstraße in der Wirtschaft. Und dort kam dann also auch der neue Schriftenschmuggler sozusagen, weil der alte inhaftiert wurde, hin. Und der kam aus Berlin. Und der war also die preußische Polizei gewohnt. Und bei der Versammlung dort hat er dann gesehen, was die Leute in Hessen, also Mainz war ja damals Teil von Hessen, Hessen-Darmstadt war das. Ja. Was man also so vor der hessischen Polizei alles sagen darf. Und da war er ganz angetan und hat dann spontan dieser Berliner, Sepp Oerter war sein Name, noch die Bühne ergriffen, Mikrofon ja nicht damals, aber die Bühne ergriffen, nachdem also alle anderen Redner schon durch waren, und hat dann einfach mal Freischnauze erzählt, was ihm so auf dem Herzen lag. Und er war also in den USA und hat dort auch ganz viele große Anarchisten kennengelernt, wie Emma Goldman oder Alexander Bergman. Also eigentlich ganz interessant, aber eben nicht so am richtigen Ort. Und dann, als er dann die Leute aufgerufen hat, sich einfach das zu nehmen, was sie brauchen, anstatt für einen Spottlohn zu arbeiten, wurde die Versammlung für aufgelöst erklärt. Und zwei Tage später gingen dann auch die Verhaftungen los. Und Rudolf Rocker, der eben einer der Hauptorganisatoren war, Hauptveranstalter war, sollte verhaftet werden auf der Arbeit, konnte aber noch zu seinem Glück fliehen und ist dann auch tatsächlich direkt über Frankfurt bald nach Paris gegangen und hat dann da die syndikalistische Bewegung kennengelernt und ist dann also quasi in Paris zum Anarcho-Syndikalismus gekommen. Okay, ja, dann da sind wir im Jahr, da ist er noch sehr, sehr jung. Ja. Er hat ja noch sehr lange gelebt, zwei Weltkriege mit erlebt, ist 1958 erst gestorben. Vielleicht können wir jetzt dann doch in wenigen, unser Schwerpunkt ist ja Rocker in Mainz. Ja. Nichtsdestotrotz, sein Schaffen und eigentliches Wirken fand zum großen Teil dann außerhalb von Mainz später statt. Ja, das stimmt. Vielleicht können wir das jetzt kurz einen Überblick uns noch verschaffen. Ja, sehr gerne. Also Rocker, der ist, wie gesagt, erstmal direkt nach Paris gegangen, hat dort auch nur wenige Jahre gelebt. Und auch Paris war eigentlich so wie Mainz eher eine Stadt, die ihn geformt hat, als dass er dort besonders gewirkt hat. Und dann ist er weiter nach London gegangen. Also er hatte schon immer so einen Drang, ins Ausland zu gehen und neue Dinge kennenzulernen und neue Bewegungen kennenzulernen. Und in London hat er dann auch richtig gewirkt. Dort hat er im jüdischen Stadtteil gelebt, das Whitechapel hieß, im East End, das halt damals auch wirklich nur von sehr armen Menschen, von Migranten, von armen Menschen bewohnt war. Und da hat er dann die jüdische Arbeiterbewegung mit unterstützt, hat zum Beispiel Streiks mit organisiert, da sind Streikkomitees. Wobei Rocker selbst kein Jude war. Das ist richtig, genau. Er war selbst kein Jude, und hat da auch viel Bildungsarbeit geleistet und sowas wie eine Erwachsenenschule mitgegründet. Ja, und dann wurde er interniert während des Ersten Weltkrieges als sogenannter feindlicher Ausländer, also bis zum Ende des Weltkrieges, und konnte aber auch da in den Lagern, die bezeichnenderweise auch schon Concentration Camps hießen, konnte er auch dort Bildungsarbeit leisten, und 1918 wurde er dann rückgeführt nach Deutschland, also musste quasi zurück und hat sich dann entschieden, nach Berlin zu gehen, weil da eben die deutsche syndikalistische Bewegung im Aufstreben war. Und da haben ihn dann die Genossen gebeten, herzukommen, weil sie eben wussten, dass Rocker ein sehr wertvoller Genosse ist. Und da hat er dann die erste anarcho-syndikalistische Gewerkschaft in Deutschland gegründet, und zwar die Freie Arbeiterunion Deutschland. FAUD seinerzeit noch. Ja, genau. Heute ein Nachfolger sozusagen, die FAU ohne D. Ja, die auch noch im Zeichen von der FAUD steht, zum Beispiel auch in dem die immer noch die Prinzipienerklärung, die Rocker nämlich verfasst hat für die FAUD, die heute immer noch die Prinzipienerklärung der FAU ist. Also insofern bis heute auf jeden Fall für die anarcho-syndikalistische Bewegung, aber auch darüber hinaus sehr einflussreich. Ja. Ja, das kann man sagen, das war jetzt das Wichtigste. Sind wir bis wohin sind wir hier gelangt? Sind wir jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg bereits? Bis 33 sozusagen gekommen. Man kann sich denken, dass Rocker dann Deutschland verlassen musste, genau. Und seine letzten Lebensjahre bis 58 hat er dann in den USA verbracht. Und da kann man sich vorstellen, er war halt schon ein bisschen älter, war jetzt nicht mehr so der kämpferischste Genosse, aber hat eben immer noch sehr viel geschrieben und hat auch noch Vortragsreisen unternommen. Und das ist halt auch interessant, dass er immer ein sehr bekannter, großer und begabter Redner war. Und das hat also in Mainz dann hier in der Gaugasse angefangen, eigentlich, was ich vorhin erzählt habe, diese kurze Anekdote. In der Gaugasse in Mainz. Das heißt, Rocker ist direkt 1933 bereits emigriert dann. Ja, die Sozialisten waren ja mit die Ersten. Ja, direkt nach dem Reichstagsbrand. Was auch klar war. Mhm. Ja. Ja, da nähern wir uns schon langsam hier unserem Ende dieses spannenden Panoramas, ein zeitliches Panorama über Leben und Werk eines Mainzer Anarchisten, um das nochmal so zu sagen. Du hast bestimmt du selber eine Menge gelesen, vielleicht gehen wir hier kurz auf die Literatur ein. Was gibt es an Publikationen? Vielleicht für diejenigen, die sich näher interessieren. Ja. Ganz besonders empfehle ich natürlich zuerst nochmal den Rudolf Rocker, Stadtführer von Emily Oeden. Proletarisches Mainz heißt er. Wo gibt's den? Wo ist der überhaupt erhältlich? Der ist inzwischen in Mainz in einigen Buchhandlungen erhältlich. Einmal bei Bukowski. Aber nur in Mainz dann. Also das heißt im Direktvertrieb oder wie auch immer. Ja, also in Mainz erstmal im Bukowski, dann in der Katabela Buchhandlung gibt's den auch und in der Shakespeare und So Buchhandlung und jetzt demnächst wenn die neue Auflage. Das habe ich nämlich auch noch gar nicht gesagt. Also die alte ist vergriffen und ich habe jetzt eine richtige zweite Auflage gemacht, die auch noch mal ein bisschen erweitert wurde durch ein neues Kapitel. Und diese Auflage erscheint im Verlag Barrikade in Hamburg. Und wenn die also erschienen ist, dann wird es die auch im Antiquariat am Fischtor geben. Ja. Kommt sie zur Buchmesse raus oder wann wird das jetzt sein? Daran halte ich mich jetzt nicht so streng. Nee, die kommt wahrscheinlich schon nächstes, also die ist im Moment im Druck. Die müsste nächste Woche eigentlich schon da sein. Oh, okay. Also hoffentlich pünktlich zur nächsten Stadtführung. Ja, also die Sommerpause ist rum und schon ist die zweite verbesserte Auflage von Proletarisches Mainz. Genau, ja. Ja, ansonsten ist sie im Internet natürlich erhältlich und zwar bei syndikat-a.de. Das ist auch ein syndikalistischer Vertrieb. Da kann man die ansonsten bestellen, weil man nicht in Mainz wohnt oder nicht mal nach Mainz kommt. Und ansonsten, was kann ich empfehlen? Also sehr interessant ist die Biografie über ihn von Peter Wienand, der geborene Rebell. Peter Wienand. Genau, Wienand. Die auch sehr unterhaltsam ist, wie die Zeit, also ja, die auch sehr unterhaltsam ist. Und dann gibt es noch eine Veröffentlichung aus den Memoiren eines deutschen Anarchisten, das im Surkamp Verlag erschienen ist. Und das sind also Teile seiner Memoiren, die auch sehr viel Spaß machen zu lesen, aber gleichzeitig auch sehr belehrend sind. Und ansonsten kann ich eigentlich jede Schrift von ihm empfehlen. Sein Hauptwerk sozusagen. Da ist auch vieles nach wie vor erhältlich. Sagen. Eigentlich fast alles gibt es nur noch antiquarisch, weil das Problem ist, dass die Rechte nicht frei sind und auch nicht so frei damit umgegangen wird sozusagen. Im Moment ist die Situation ein bisschen erstaunlich im Umbruch. Für einen freiheitlich denkenden Menschen. Ja, absolut. Aber das kann er ja leider nicht mehr entscheiden nach seinem Tod. Die Rechte gehören irgendjemand anders. Genau. Irgendwem. Ja. Genau, also das muss man sich leider alles im Moment noch antiquarisch erwerben. Vielleicht gibt es das demnächst wieder. Internet, Gutenberg-Projekt oder sowas? Da sind ja auch nur die Sachen, wenig, die frei sind. Mhm. Ja, okay. Also es gibt ein paar Sachen auch neu zu kaufen und das ist auch bei syndikat.a.de. Die haben ein paar Texte als Broschüre veröffentlicht. Das ist vielleicht zum Einsteigen ganz gut zum Empfehlen, weil das sind dann wirklich kurze Texte und die einen sehr schönen Einblick in sein Denken gewähren. Also auch so ganz grundlegende Sachen. Was ist Anarchosyndikalismus zum Beispiel? Die Geschichte des Anarchosyndikalismus. Ja. Genau. Also syndikat.a.de, da wird man auf jeden Fall fündig. Ja. Ja, das dann bleibt mir noch eine Frage bis hierhin, die zum Teil auch schon angesprochen und beantwortet wurde, in denen nämlich die Grundsatzerklärung der FAU heute noch im Prinzip den Wortlaut Rudolf Rockers verwendet, den er damals für die FAUD gefunden hat. Was ist die Bedeutung heute? Gut, wann war er geboren? 1873, stelle ich mal vor, das ist eine ganze Weile her. Da gab es das Deutsche Reich, ist gerade 2 Jahre älter. Vorher gab es sowas gar nicht. Warum ist der Mann für uns heute immer noch so interessant, abgesehen von der Grundsatzerklärung der FAU? Auch für Nicht-Anarchosyndikalisten. Ja, also zum einen kann ich wirklich nur auf sein Schaffen hinweisen. Sein Hauptwerk, Die Entscheidung des Abendlandes oder auch bekannt unter dem Titel Nationalismus und Kultur, kann ich auch nur empfehlen. Da bringt er quasi sein Denken so ein bisschen auf den Punkt. Also das ist sehr spät hat er das geschrieben. Und das ist also sozusagen seine, der Höhepunkt seines Schaffens. Genau. Und das ist also seine Werke sind deshalb, finde ich, sehr interessant, weil die ganz viel von Grund auf neu denken. Zum Beispiel, es gibt wirklich viele, viele Beispiele, die man nennen könnte, aber eines ist das Prinzip des Föderalismus und Zentralismus, das er ganz anders verwendet, als wir das heute kennen. Also man sagt ja zum auch Beispiel, als wir das heute kennen, das genau, kann ich sagen, von also Grund auf Bundes- neu war 1800. Irgendwas war es neu, aber es ist heute immer noch nicht, noch keine Selbstverständlichkeit, Rudolf Rocker da verbreitet. Genau, also wir kennen ja vielleicht Föderalismus im ersten Moment als das, was die Bundesrepublik ist, aber er sieht es eben als Föderalismus ein Prinzip, das immer von unten nach oben denkt und die Organisation immer von unten nach oben passiert. Für die ganze Gesellschaft. Genau, und da steht immer der Mensch im Vordergrund. Und der Zentralismus ist quasi der etwas, das dem entgegensteht. Zentralismus ist alles, was immer den Menschen erst an zweiter oder an noch späterer Stelle setzt. Und zwar quasi wie so einen pyramidalen Aufbau, ja. Also dazu gehört ein Staat, wo die Gesetze über dem Menschen stehen. Dazu gehört eine Religion, wo der Gott über dem Mensch steht. Oder der Kapitalismus, der das Kapital über den Mensch stellt. Diese ganzen Prinzipien, diese ganzen herrschaftlichen Denkweisen, das subsumiert er quasi alles unter dem Begriff Zentralismus. Und das ist quasi ein ganz tolles Werkzeug eigentlich, um Organisationsstrukturen auch zu entlarven. Und das ist etwas, das ist eigentlich allgemein gültig. Also wir sind jetzt fast 150 Jahre später und man kann das immer noch wunderbar auf alle diese ganzen Organisationsstrukturen anwenden. Das wäre ein Beispiel so dafür. Und in dem Hauptwerk Nationalismus und Kultur, was er da auch überzeugt. Ganz doch. Ja. Was er da auch ganz eindrucksvoll macht, wie der Titel schon sagt, Nationalismus und Kultur als absolute Gegenspieler. Also Nationalismus als und Kultur. Als Nationalismus, als das, was Kultur tötet. Also Kultur wird, versteht er als das, was Menschen freiwillig schaffen, ohne Zwang. Und Nationalismus und auch eben alle anderen zentralistischen Strukturen, die zerschlagen dann also diese freie Entwicklung. Und das ist auch was, was eigentlich klar formuliert, wie er das macht, ich zumindest noch nicht gefunden habe bei jemand anderem. Insofern auf jeden Fall sehr ein Alleinstellungsmerkmal auch für Rocker. Also auf jeden Fall eine außergewöhnliche Persönlichkeit, absolut lesenswert, was er findet, greift zu. Mhm. Hier das Angebot von Emily Oeden steht. Es gibt auch, also es gibt den Stadtführer Proletarisches Mainz. Es wird auch bald wieder Stadtführungen geben. Genau, wie gesagt, die nächste am 10. September. Genau, 10. September. September hatte ich mir auch. Und allzu oft finden sie nicht statt, 8. Oktober, weil... Und 8. Oktober ist dann die nächste, genau. Also im Grunde immer ein so... Ja, ich möchte das nicht so festsetzen, weil ich habe eben auch immer... Aber ihr könnt euch weiter oder über die Stadtführung können wir uns auch informieren beim Institut für Syndikalismusforschung. Genau, da ist immer alles auf dem Blog. Ja, dann nenne ich hier nochmal die Website. Alles nähere und aktuelle Entwicklungen und Neuerscheinungen des Stadtführers, alles über syndikalismusforschung.wordpress.com. Ja, richtig. Ja, da sind wir schon kaum über der Zeit und bringen das jetzt noch in aller Ruhe zu Ende. Gibt's was dir jetzt noch fehlt, was du noch sagen möchtest? Nein, ich glaube eigentlich alles, was ich auf dem Herzen hatte, bin ich losgeworden. Ja, dann sage ich. Ich würde gerne vielleicht noch einen Song von mir ankündigen, den wir noch spielen. Ja, dann sage ich jetzt einfach schon mal vielen Dank, Emily Oeden, Autorin und Mitherausgeberin, kann man vielleicht sagen, von Proletarisches Mainz, der Rudolf Rocke Stadtführer. Ja, also Herausgeberin eigentlich nicht, weil ich habe das wirklich geschrieben. Okay. Komplett, ja, genau. Ja. Aber erschienen im Institut für Syndikalismusforschung. Genau, und die nächste Auflage jetzt bei Verlag Barrikade. Verabschieden wir uns mit deinem Musiktitel. Ja, das ist ein Lied von KIZ. Ich habe nicht Hurra, die Welt geht unter mitgebracht, aber auch ein sehr empfehlenswerter Song, weil ich dachte, dass viele das vielleicht schon kennen. Dieser Song ist aber auch von dem Album Hurra, die Welt geht unter und heißt Geld. Und der Text ist sehr sprechend und man versteht es auch, weil es auf Deutsch ist. Viel Spaß. KIZ. Genau. Meine Frau ist 20 Jahre jünger. Das ist Geld. Sieht aus wie 30 Jahre jünger. Das ist Geld. Ich kaufe ihr ein Fußballteam. Das ist Geld. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Geld. Du Wasser und Brot, ich Shampoos und Koks. Schmeiß die Fuffis durch den Kopf, die Menge trampelt sich tot. Frag mich nicht, wer meine Kinder aufzieht. Frag mich nicht, wie eine U-Bahn von innen aussieht. Das ist Geld. Bowlingbahn in der Fetch-Limousine. Du verkaufst für einen Check deine Niere. Keine Spielen an den Händen. Das ist Geld. Sagen, Geld ist nicht alles. Das ist Geld. Mein 80er Vorkoster krümmt sich am Boden. Ein waschechter Pornostar, ich jungfert mein Kurs. Das ist Geld. Für 20 Kinder Unterhalt zahlen. Ne Penner was geben wollen, aber nur 100er. Ich schmeiß das Geld zum Fenster raus. Du stehst da unten, fängst es auf. Davon kaufst du diesen Hit. Und das Geld kommt zu mir zurück. Geld, Geld. Wo sind die Millionäre? Der Tochter beim Pokern verlieren. Das ist Geld. Vor einer leerstehenden Wohnung aspirieren. Auf Klassenfahrt musst du hier bleiben. Das ist Geld. Deine Adidas haben 4 Streifen. Das ist Geld. Die Einbrecher finden in der Bude nichts. Das ist Geld. Deine Enkel besuchen dich. Das ist Geld. Das kann man doch noch tragen, mein Sohn. Das ist Geld. Zum Geburtstag eine Umarmung bekommen. Das ist Geld. Ihr seid gefeuert, ihr Schmarotzer. Und ich tanz durch die Fabrik mit den brandneuen Robotern. Einen schönen Benz hast du gebaut. Guck ihn dir kurz mal an. Dann gebe ich Vollgas und fahr neben dir durch den Schlamm. Ich schmeiß das Geld zum Fenster raus. Du stehst da unten, fängst es auf. Davon kaufst du diesen Hit. Und das Geld kommt zu mir zurück. Geld, Geld. Wo sind die Millionäre? Vor einem prall gefüllten Schaufenster an Hunger krepieren. Wegen bedrucktem Papier. Das ist Geld. Den Chef wegen der Sache im Parkhaus nicht anzeigen. Der Grund, dass KIZ bis heute zusammenbleiben. Dass ich Schmuchteln hasse, habe ich früher gerne gesagt. Heute nicht mehr. Denn sonst platzt der Werbevertrag. Das ist Geld. Tja, da guckst du, mein Lieber. Ja, die gibt's auch in lila. Ich schmeiß das Geld zum Fenster raus. Du stehst da unten, fängst es auf. Davon kaufst du diesen Hit. zu mir zurück. Wo sind die Menschen?